Drogen. Haschisch, Marihuana, hat eine recht ähnliche Thematik wie der Alkohol. Man flüchtet vor seinen Problemen und Konflikten in angenehme Zustände. Haschisch nimmt dem Leben die Härte und die Schärfe der Konturen. Alles wird weicher und die Herausforderungen ziehen sich zurück. Kokain und ähnliche Aufputschmittel wie Kaptagon haben einen gegenteiligen Effekt. Sie verbessern enorm die Leistungsfähigkeit und können dadurch teilweise zu mehr Erfolg führen. Hier muss das Thema Erfolg, Leistung und Anerkennung hinterfragt werden, denn die Droge ist nur ein Mittel, seine Schaffenskraft gewaltig zu steigern. Suche nach Erfolg ist immer Suche nach Liebe. So ist beispielsweise in der Show- und Filmbranche Kokain besonders stark verbreitet. Der Hunger nach Liebe ist das berufsspezifische Problem dieser Branche. Der sich darstellende Künstler sehnt sich nach Liebe und hofft, durch die Gunst des Publikums diese Sehnsucht zu stillen. Der Umstand, dass dies nicht möglich ist, macht ihn einerseits immer besser, andererseits psychisch immer unglücklicher. Ob nun mit oder ohne aufputschende Drogen, heißt das eigentliche Suchtmittel hier Erfolg, der die eigentliche Suche nach Liebe ersetzen soll. Heroin ermöglicht die totalste Flucht vor der Auseinandersetzung mit dieser Welt. Von den bisher genannten Drogen grenzen sich die psychedelischen Drogen, LSD, Mescalin, Pilze etc. recht scharf ab. Hinter der Einnahme dieser Drogen steht die mehr oder minder bewusste Absicht, Bewusstseinserfahrungen zu machen und in die Transzendenz vorzustoßen. Psychedelische Drogen machen im engeren Sinne auch nicht süchtig. Ob sie legitime Hilfsmittel darstellen, um neue Bewusstseinsdimensionen zu erschließen, ist nicht leicht zu beantworten, da das Problem nicht in der Droge selbst liegt, sondern im Bewusstsein des Menschen, der sie benutzt. Dem Menschen gehört immer nur das, was er sich selbst erarbeitet hat. Daher ist es meist recht schwierig, den durch Drogen erschlossenen neuen Bewusstseinsraum sich wirklich zu eigen zu machen und nicht von ihm überflutet zu werden. Je weiter jemand auf diesem Weg ist, umso ungefährlicher werden für ihn die Drogen, doch umso weniger braucht er sie auch. All das, was sich durch Drogen erreichen lässt, lässt sich auch ohne sie erreichen, aber langsamer. Und Eile ist ein gefährliches Suchtmittel auf dem Weg.